Es war schon spät. Meine Dienerschaft war längst aufgestanden und im Hause beschäftigt. Alle meine Medikamente waren in meiner Arbeitsstube im Hinterhaus. Ein langer Weg, erst zwei Treppen hinunter, durch den Zwischengang, dann über den offenen Hof, durch das Sezierzimmer, die Treppe hinauf in meine Arbeitsstube. Wie sollte ich dahin gelangen? Ich hätte mir wohl das Gesicht verdecken können, aber wie konnte ich die verunstaltete Figur von Edward Hyde verbergen? Ach, Gott sei Dank, ein wunderbares Gefühl der Erleichterung kam über mich. Wie konnte ich nur nicht daran gedacht haben? Meine Diener waren ja mit Edward Hyde bekannt, sie hatten ihn ja schon mehrere Male gesehen. Ich zog mich, so gut es ging, mit meinen eigenen Kleidern an, Dr. Jekylls, und ging getrost die Treppen hinab. Auf dem Hofe stand Bradshaw, mein zweiter Diener. Er wich vor Hyde zurück wie vor einer Schlange. 10 Minuten später saß Dr. Jekyll in seinem Esszimmer mit schwerem Herzen und finsterer Stirn und versuchte, sein Frühstück zu essen. Dieses bis jetzt unerklärliche Ereignis, das alle meine Erfahrungen über den Haufen stieß, schien wie die feurige Schrift an den Wänden von Belsazars Palast mein zukünftiges Schicksal anzudeuten. Ernster und sorgenvoller als je begann ich, an das Ende zu denken. In dem von mir erschaffenen Wesen, in Edward Hyde, schien seit kurzem eine eigentümliche Veränderung vorzugehen. Er schien größer und kräftiger von Gestalt zu werden, und mich dünkte, wenn ich Hyde war, als ob ein wärmeres, gesunderes Blut durch meine Adern rollte. Ich begann, die Gefahr vorauszusehen, dass schließlich das Gleichgewicht meiner Natur verschwinden würde, die Macht, mich nach Belieben umzugestalten, mir verloren gehen könnte, und dass ich für immer Edward Hyde bleiben müsste. Die Wirksamkeit des Pulvers war nicht immer gleichmäßig. Einmal, ganz zu Anfang meines Doppellebens, war ein Versuch vollständig missglückt. Ich war häufig gezwungen, die Dosis zu verdoppeln, ja, mit Lebensgefahr sie zu verdreifachen. Diese Ungewissheit war das, was mich am meisten beunruhigte. Das Ereignis dieses Morgens brachte mich zum Bewusstsein von dem, was ich seit einiger Zeit dunkel empfunden hatte, dass, während zu Anfang die Hauptschwierigkeit darin lag, Jekyll in Hyde umzuwandeln, seit kurzem gerade das Gegenteil der Fall war. Alles zeigte deutlich auf eins, dass ich mein eigenes, ursprüngliches, besseres Selbst mehr und mehr verlor und dass ich mehr und mehr mit dem zweiten, bösen Teil meiner Doppelnatur identisch wurde. Ich musste also wählen, wer ich sein wollte. Jekyll oder Hyde. Meine beiden Naturen hatten eine Eigenschaft gemein, das Gedächtnis. Alle anderen waren in seltsamer und ungleicher Weise zwischen ihnen verteilt. Jekyll, ich meine den, der beide Naturen in sich vereinte, teilte Hydes niedrige Vergnügungen und Abenteuer. Manchmal mit Furcht und Schmerz, manchmal mit gieriger Lust. Hyde kümmerte sich nicht um Jekyll. Er dachte an ihn, wie ein Bandit an die Höhle denkt, die ihn vor Verfolgung schützt. Jekyll hatte eine Art väterliches Interesse, Hyde die Gleichgültigkeit eines ungeratenen Sohnes. Hätte ich Jekyll gewählt, so wäre ich mit jenen Gelüsten gestorben, denen ich früher nur von Zeit zu Zeit und stets mit Furcht nachgegangen und die völlig zu befriedigen ich jetzt gewohnt war. Wäre ich Hyde geworden, so wäre alles Interesse am Schönen und Guten, meine hohen Bestrebungen, meine hervorragende gesellschaftliche und wissenschaftliche Stellung, die Liebe und Achtung meiner Freunde, alles mit einem Male vernichtet, ich wäre allein und freundlos gewesen. Man sollte glauben, die Wahl wäre nicht schwer. Aber ein Umstand fiel noch dabei ins Gewicht. Während Jekyll den Verlust der unbeschränkten Freiheit herbe empfinden würde, hatte Hyde keine Idee von dem, was er verloren, oder er machte sich nichts aus dem Verlust. Seltsam, wie meine Lage erscheinen muss, der Kampf, der in mir vorging, ist so alt wie das menschliche Geschlecht. Dieselben Verlockungen, dieselbe Furcht entscheiden das Los jedes zitternden Sünders.